1. Zu dir, Herr, ruf ich, denn du bist mein Fels, bitte schweig nicht, damit ich nicht denen gleichgestellt werde, die bereits im Grab liegen. 2. Erhor mein Lords Flehen, wenn ich zu dir Hilf ruf und mein Hand respektvoll in Richtung deines Allerheiligsten erhebe. 3. Reiß mich nicht zusammen mit den Gottlosen und Jubeltaten weg, dies war freundlich mit ihren Mitmenschen sprechen, jedoch im Geheimen Böses Plänen. 4. Vergilt ihnen ihr Taten entsprechend ihrer Bosheit und gib ihnen die gerecht Strafe für das, was sie anderen Menschen angetan haben. 5. Dasie die Taten des Herrn und sein Schöpfung ignorieren, werde sie vernichten und ihnen keine Möglichkeit zum Wiederaufbau geben. 6. Gepriesen sei der Herr, denn hat mein Dringens Flehen wahrgenommen und mir sein Aufmerksamkeit geschenkt. 7. Der Herr ist mein Schutz und mein Schild, weshalb mein Haus auf in Vertraut und ich schließlich die Notwendig Unterstützung erhielt. 8. Der Herr verleiht seinem Volk die Notige Kraft und erweist sich als Retten Zuflucht für denjenigen, den gesalbt hat. 9. Rett dein Volk, segne dein Eigentum und Sorgals Hurt für sie, indem du sie bis in all Uigkeit schützt und tragst.